Beispiel noch nicht gesehen. Ich habe selten ein Konzert erlebt, das so sich auf dem Boden der Verfassung bewegt. Und deswegen, Kameraden, da ist kein deutsches Programm, wird auch keinen deutschen Fuß mehr geben heute Abend, oder? Das letzte Lied ist von unserer Freundin Grün-Weiß, Hafenstalle brennt. Wir denken auch geblendet und andere Prozesse fallen und werden blind. Wir wollen nicht länger mit voller Terror leben. Manche Menschen wollen sagen, sonst werden sie uns leben. Die haben schon gebrennt. Die haben schon gebrennt. Die haben schon gebrennt. Die haben schon gebrennt. Unsere Prozesse fallen und hört sich mit. Wir wollen nicht länger mit Druck mehr erleben. Was lässt die Landstraße mit Ruhe gehen? Die Arme Schwarze brennt. Die Arme Schwarze brennt. Die Arme Schwarze brennt.